Erster, dies ist ein Gebet von David. Herr, höre meine gerechte Bitte und mein Rufen. Ich bete nicht mit falschen Worten. Zweiter, du sollst mein Recht sprechen. Deine Augen sehen, was richtig ist. Dritter, du prüfst mein Herz, auch in der Nacht. Du suchst genau. Du findest keine schlechten Gedanken in mir. Mein Mund sagt nichts Falsches. Vierter, ich habe auf deine Worte gehört. Ich bin nicht den Wegen der bösen Menschen gefolgt. Fünfter, meine Schritte blieben auf deinem Weg. Meine Füße sind nicht gestolpert. Sechster, ich rufe dich an, Gott, denn du hörst mich. Höre mir zu und höre, was ich sage. Siebter, zeige deine große Güte. Du rettest Menschen, die bei dir Schutz suchen. Du rettest sie vor ihren Feinden. Achter, beschütze mich wie den Augapfel. Verstecke mich unter deinen Flügeln. Neunter, beschütze mich vor den bösen Menschen, die mich angreifen. Meine Feinde umzingeln mich gierig. Zehnter, sie sind hartherzig. Sie reden stolz mit ihrem Mund. Elfter, sie haben mich schon umzingelt. Sie wollen mich zu Boden werfen. Zwölfter, sie sind wie ein Löwe, der rauben will. Sie sind wie ein junger Löwe, der sich versteckt. Dreizehnter, steh auf, Herr. Geh ihnen entgegen und wirf sie nieder. Rette mein Leben vor den bösen Menschen mit deinem Schwert. Vierzehnter, Herr, rette mich vor diesen Menschen mit deiner Hand. Sie sind Menschen dieser Welt. Ihr Glück ist nur in diesem Leben. Du gibst ihnen viele gute Dinge. Sie haben viele Söhne. Sie lassen ihren Kindern viel Reichtum. Fünfzehnter, ich werde dein Gesicht sehen, weil ich gerecht bin. Wenn ich aufwache, werde ich dich sehen und zufrieden sein.